Es ist 12 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Klaas Büker, guten Tag. Eigentumswohnungen werden immer teurer. Trump nach Treffen mit Putin unter Beschuss. Das Wetter, Sonne und Wolken bis 30 Grad. Immobilien werden immer teurer, vor allem bei Eigentumswohnungen. In Metropolen sind die Preise im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. In Köln um durchschnittlich 11%, in Berlin um durchschnittlich 16%. Das ist auch der deutsche Spitzenwert, berichtet die Zeitschrift Finanztest. Im Bundesdurchschnitt kostete eine Eigentumswohnung 7% mehr als ein Jahr vorher. Grundlage der Berechnung waren tatsächlich abgeschlossene Kaufverträge. Ab August dürfen bestimmte Flüchtlinge wieder ihre engsten Verwandten zu sich nach Deutschland holen. Bei den deutschen Botschaften sind schon viele Anfragen dazu eingegangen, schreibt die Rheinische Post und beruft sich auf Infos aus dem Auswärtigen Amt. Mehr dazu von Marion Köhlitz. Laut Bericht sind allein bei den Vertretungen von Ländern rund um Syrien, also in der Türkei, in Jordanien, im Libanon und im Nordirak, schon 28.000 Terminwünsche von betroffenen Angehörigen zur Einreise nach Deutschland eingegangen. Ab dem kommenden Monat dürften diese Angehörigen dann auch theoretisch zu uns. Es gibt allerdings eine monatliche Grenze. Es dürfen nur maximal 1.000 Angehörige pro Monat einreisen. Das Wiederanlaufen des Familiennachzugs gilt für Flüchtlinge, die in Deutschland einen eingeschränkten Schutzstatus haben. Bedeutet, es ist offen, wie lange sie bleiben, aber langfristig dürfen sie nicht hier bleiben. Sie müssten zum Beispiel zurück, wenn ihnen in ihrer Heimat keine Gefahr mehr droht, etwa durch einen Bürgerkrieg. Nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin steht US-Präsident Trump zu Hause unter Beschuss. Selbst Spitzenpolitiker aus den eigenen Reihen werfen ihm zu große Nähe zu Putin vor. Es geht dabei um die mutmaßlich russischen Hackerangriffe im US-Wahlkampf. Putin hatte gesagt, dass Russland damit nichts zu tun habe und Trump glaubte ihm. Für Republikaner und Demokraten ein Problem, denn der US-Präsident stellte damit amerikanische Geheimdienstleute in Frage, die einen Zusammenhang sehen. Trump versuchte auf Twitter die Wogen zu glätten und schrieb, natürlich habe er riesiges Vertrauen in die amerikanischen Geheimdienste. Bundesaußenminister Maas bewertete das Treffen zwischen Trump und Putin positiv. Es sei wichtig, dass die USA und Russland miteinander reden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Immer mehr Unternehmen bieten eine betriebliche Kinderbetreuung an. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gibt es mittlerweile in jeder 12. Firma ein solches Angebot. Aber die Experten sehen noch Handlungsbedarf. Langzeitkonten etwa gibt es bisher nur bei 2% der Unternehmen. Darin können Mitarbeiter Überstunden sammeln und später abbauen, wenn zum Beispiel Zeit für die Familie gebraucht wird. Grundsätzlich machen größere Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten häufiger Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Kleine und mittelständische Unternehmen würden aber nachziehen, sagen die Nürnberger Forscher. Das waren die Nachrichten mit Klaas Büker. Das Wetter. Und das hat Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Ein paar Wolken tauchen auf heute Nachmittag, aber Schauer oder Gewitter sind eher selten. Die Sonne ist immer noch gut dabei und 25 bis 30 Grad sind drin. Morgen wird es nicht ganz so warm, sommerlich bleibt es aber und die Sonne scheint auch wieder viel. NRW Verkehr. Hier dauert es laut ADAC mindestens 6 Minuten länger. A2 Dortmund-Hannover zwischen Schlotow-West und Kreuzbad Oeynhausen 2 Kilometer plus 10 Minuten. Und in der Gegenrichtung zwischen Ost-West-Fahlen-Lippe und Bielefeld-Süd Unfall 4 Kilometer Stau plus 18 Minuten. A2 jetzt Dortmund-Oberhausen zwischen Bottrop und Oberhausen-Königshahn 3 Kilometer, dauert 9 Minuten länger. A44 Kassel-Dortmund zwischen Bräuner und Lichtenau 12 Kilometer plus 56 Minuten. A45 Hagen-Dortmund zwischen Westhofener Kreuz und Dortmund-Süd. Da ist eine Sperrung, 1 Kilometer Stau plus 6 Minuten und A46 Düsseldorf-Wuppertal zwischen Wuppertal-Katernberg und Barmen 2 Kilometer plus 10 Minuten. Radio Neandertal am Mittag. Kevin Zimmer und Katharina Theule hier. Daumen hoch, Grinse-Smiley. Winke, winke, da fehlt noch was. Was? Ja, du würdest nie eine WhatsApp abschicken ohne Herzchen-Emoji. Ja. Katharina liebt solche Dinge, ne? Oder so ein Küsschen-Smiley. Ich kriege andauernd diese Dinger von dir, ne? Ja, sicher. Heute ist Welt-Emoji-Tag. Angela Merkel bekommt heute wahrscheinlich so ein Geburtstagstorten-Emoji, gibt's ja auch. Die wird heute 64. Glückwunsch an dieser Stelle. Was schickt die Kanzlerin eigentlich so für Emojis? Smiley. Ja, der klassische Smiley. Wenn es gut kommt, noch ein kleines Herzchen dran. Oh. Ihr ersetzt das Herzchen-Smiley-Ding heute durch den Smiley mit den Dollarzeichen in den Augen. Es ist Zeit für den Sommergeldregen und wir haben 5.000 Euro für euch versteckt. Und zwar in dieser oder in der nächsten Runde. Bewerbt euch jetzt. Die landesweite Sommergeldregen-Hotline ist die 01379 36 5000. Teilnahme ab 18. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Sing irgendwas Spanisches, schon fühlen wir uns wie im Urlaub. Luis Fonsi, Echame la culpa. Mehr Geld für Freibad-Pommes, super Idee. Es gibt in Nordrhein-Westfalen ein Freibad, das während der Sommerferien von Kindern keinen Eintritt haben möchte. Super Idee. Super, ne? Kinder sind da frei. Schwimmer. Verstehst du? Wegen freien Eintritt. Schwimmen, frei. Schwimmer. Ja. Ja. Ich wollte einmal diese verklorte Atmosphäre aufwecken hier jetzt zwischen uns. Aber naja, ach komm, wenn wir gerade schon im Freibad sind, wie viel Freibad-Pommes bekommt man für 5.000 Euro? Alle. mit Mayo-Ketchup. Das ist auch noch drin. Macht man sich auch bei allen beliebt, wenn man die komplette Bude da aufkauft, ja, und sagt, hier, 5.000 Euro. 5.000 Euro haben wir in einer der nächsten beiden Runden Sommergeldregen versteckt. Ihr seid mindestens 18, dann bewerbt euch jetzt. Die landesweite Geldregen-Hotline ist die 01379 36 5000. Für 50 Cent, wenn ihr das Handy nehmt, ist es deutlich teurer. Es gibt keinen Gewinn für alle unter 18 und die Infos dazu bekommt ihr bei uns und auf unserer Homepage. Der erste Zigarettenrauch, dicht gefolgt vom Whiskyrausch und die große Liebe, die man nie vergisst. Am Anfang wollte keiner weg, doch dann haben auch wir entdeckt, dass Leben hinterm Ortsschild ist. Die Lehrer waren stets bemüht, freitags wurde vorgeglüht, nein, damals gab es keine Einsamkeit. Nie auf Nummer sicher gehen, Tag für Tag Geschwister sehen, jedes Alter hat auch seine Zeit. Wir haben viel erlebt, eine Geschichte, die uns. Straßen sehen, aus als blieb die Zeit hier stehen. Ich fahr noch mal bei euch allen vorbei. Melle ist schon lange weg, Christian bringt seinen Sohn ins Bett und Ben und ich haben eigentlich wenig Zeit. Kurz reingeschaut und viel gelacht und einer meiner Freunde sagt, ich sehe aus wie mein Vater, nur mit Bart. Alles so wie immer, so als wären wir wieder Kinder. Hier wegzugehen war richtig, doch auch hart. Wir haben viel erlebt, eine Geschichte, die uns ewig bleibt. Und haben viel gesehen, dass es gut für 100 Leben reicht. Und ohne unser Gestern würde ich mich heute nicht so auf morgen freuen. Nicht das, was zählt. Eine Zeit, die gut für 100 Leben reicht. Eine Zeit, die gut für 100 Leben reicht. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nur, was ewig bleibt. Radio Neandertal, der beste Mix. Nach 12, Dienstag, Sommerferien. Kevin Zimmer und Katharina Theule hier. Ja, dank Angelique Kerber haben wir diesen Sommer sportlich doch noch was gerissen. Die erste deutsche Wimbledon-Siegerin in diesem Jahrtausend. Und heute wird sie in Stuttgart gefeiert. Da tritt sie heute erstmals nach ihrem Sieg vor die deutsche Presse. Also Fußball läuft gerade nicht so, dann spielen wir halt Tennis. Moment jetzt, also ich kann's nicht. Du? Nö. Aber wir könnten diesen Sieg von Angelique Kerber nutzen und Tennis lernen. Ich wäre jetzt nicht so weit gegangen. Aber wie schnell kann man das denn lernen? Also hier Kollege Thorsten Ortmann, der spielt Tennis, glaube ich, ne? Thorsten, ja, schön, dass du da bist. Ja. Hallo, warum liegen hier Tennisschläger? Und warum hat er Sportsachen an? Thorsten, wie schnell können wir Tennis lernen? Also ich spiele seit 40 Jahren, kann es immer noch nicht. Also ihr habt euch viel vorgenommen. Und du willst uns Tennis beibringen? Ja, so ein bisschen spielen kann ich. Also ich vermute mal, ich kann euch so ein bisschen auf Tennis-Urlauber-Club-Niveau bringen, sodass ihr beim Turnier mitspielen könnt und nicht vielleicht jeder drauf kommt, dass ihr noch nie einen Schläger in der Hand hattet. Du, ich bin froh, wenn ich den Ball überhaupt treffe. Das ist schon mal die größte Herausforderung beim Tennis. So viel kann ich schon mal verraten. Das ist wichtig, schon den Ball zu treffen. Das ist richtig. Und den Schläger richtig rumhalten, nämlich hier unten am Griff. Machen wir einen Termin ganz in Ruhe aus. Nein. Moment mal, ich habe das alles schon erledigt. Ich habe einen Tennisplatz gebucht gleich. Nein. Nach eurer Sendung. Ich habe Schläger für euch dabei. Und nach der Sendung geht es auf den Platz bei 30 Grad und anschließend ins Eisbad. Das Schöne ist, es kriegt ja keiner mit. Das ist ja jetzt nicht Radio. Das ist falsch. Was? Ich nehme das natürlich alles auf mit Mikro, mit Kamera, sodass wir es uns dann morgen in eurer Sendung ansehen und anhören können. Also morgen sind wir Tennisprofis. Das ist dein Versprechen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Kevin, lass es. Ihr hört das Drama dann morgen hier. Wir gehen gleich Tennis spielen. Wir müssen uns ein bisschen anstrengen halt, ne? Das machen wir. We can do better. Ganz neu bei uns von Matt Simon, jetzt bei uns. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever. We can do better. Things can get rough, we might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget, for we go to bed and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. All we see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. Radio Neandertal. Der beste Mensch. your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we're messed up. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause sometimes they keep coming all night, laughing and bluffing. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope that it was you. Rechner, Tablet, Alexa, Google Home, Radio Neandertal. Dein Lieblingsradio im Netz. Zu Hause, unterwegs, überall, jederzeit. Immer die Infos aus deiner Region. Immer deine Musik. Das Webradio auf radioneandertal.de. Mobil für Apple und Android. Hör rein, online. Das Radio Neandertal Webradio auf radioneandertal.de. Ein. Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. cannot always be the ocean where unravel. Es ist 12:30. Radio Neandertal, die Nachrichten in 100 Sekunden. Mit Leslie Rademacher, guten Tag. Die Europäische Union hat mit Japan ihr bislang größtes Freihandelsabkommen unterzeichnet. Der seit 2013 vorbereitete Pakt soll Zölle und andere Handelshemmnisse abbauen, um das Wachstum anzukurbeln und neue Jobs zu schaffen. Die umstrittene Abschiebung des als Gefährder eingestuften Sami A. aus NRW wird am Freitag in einer Sondersitzung des Landtagsrechtsausschusses aufgearbeitet. Die Sitzung in der eigentlich sitzungsfreien Zeit hatten die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen beantragt. Wie gut kommt man bei uns von A nach B? Das versucht die Stadt Düsseldorf jetzt mit einer groß angelegten Befragung herauszufinden. Bis Ende des Jahres sollen rund 180.000 Menschen in der Region befragt werden, zum Beispiel zu ihrem Arbeitsweg oder wie gut sie das Angebot von Bus, Bahn oder Carsharing finden. Die Ergebnisse sollen dann nicht nur in die Verkehrsplanung Düsseldorfs einfließen, auch die überregionalen Anschlüsse, zum Beispiel hier in den Kreis Mettmann, sollen verbessert werden. Bundesweit finden jetzt in 120 Städten solche Befragungen statt. Der seit Anfang Juli vermisste 13-Jährige aus Düsseldorf wurde jetzt in Ratingen gefunden. Wie berichtet, war der Junge in einem Düsseldorfer Kinderheim untergebracht. Aufgewachsen war er aber in Ratingen. Deshalb hatte die Polizei die Suche nach dem 13-Jährigen vergangene Woche auch auf den Kreis Mettmann ausgedehnt. Heute Morgen hat ihn die Polizei schließlich am Berliner Platz in Ratingen gefunden. Der Junge sei wohlbehalten und es gebe auch keine Hinweise auf eine Straftat, sagt die Polizei. Der Junge sei schon mehrfach aus Kinderheimen abgehauen. Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Ratingen gestern Abend schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 52-Jährige mit seinem Rad auf der Metzkausener Straße Richtung Mettmann unterwegs. Ihm entgegen kam ein 17-jähriger Mofa-Fahrer, der über eine Kreuzung nach links abbiegen wollte. Dabei übersah er den Radfahrer. Bevor es zum Zusammenstoß kam, riss der Radfahrer den Lenker herum, verlor die Kontrolle und stürzte mit seinem Rad zu Boden. Er musste dann mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert werden. Das waren die Nachrichten mit Leslie Rademacher. Und hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Wenn die Wolken jetzt langsam verschwinden, wird es wieder richtig sonnig. Ab und zu kommt sogar schon die Sonne raus und wir kriegen heute bis zu 30 Grad. Aktuell sind es noch 26 am Schlupkotener Bruch und 27 im Vogelsangbachtal. Die kommenden Abende und Nächte werden dann mild bei um die 20 Grad und morgen geht es dann nochmal genauso schön und mit viel Sonne weiter, aber mit 28 Grad nicht mehr ganz so warm wie heute. Donnerstag und Freitag wird es dafür wieder wolkiger und auch schwül, denn die Temperaturen bleiben gleich. Und das Wochenende bleibt dann nach jetzigem Stand genauso wie jetzt insgesamt freundlich mit wenig Wolken und die Temperaturen kommen auf um die 26 Grad. Das Radio Neandertal Stau-Update aktuell nur mit zwei Meldungen von der A46 Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Fahrersbeck und Wuppertal-Wichlinghausen 5 Kilometer Stau und dann weiter zwischen Wuppertal-Katernberg und Wuppertal-Barmen nochmal 3 Kilometer Stau. Blitzer melden geht natürlich auch über die kostenlose Verkehrshotline 0800 976 0976. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles, we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days. To show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Reminiscing on those past days. I thought you didn't know my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. Say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn. You were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are and that we are not alone when we're walking in the dark. Radio Neandertal. Sonnencreme nicht vergessen. Unsere Hits sind richtig heiß. Euer Sommer, eure Musik mit den besten aktuellen Hits. Ach ja, und das Hüftenschwingen ist bei uns inklusive. Radio Neandertal. Súbeme la radio. canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, romper este silencio. Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que Kevin. Boxer ja. Hätten wir werden sollen. Ich hätte. Oh nee, komm, nee, aua. Das tut weh, ja. Dafür wirst du aber auch geil bezahlt. Box-Superstar Floyd Mayweather ist laut Forbes Magazine der weltweit bestbezahlte Promi. Was verdient er? Ach nee, sag's besser pro nicht. Pro Jahr geschätzt 285 Millionen US-Dollar. George Clooney ist übrigens der zweitbestverdienende Promi, 239 Millionen Jahreseinkommen. Dann wird es Zeit, dass ihr jetzt auch einen ordentlichen Bonus euch holt von Kai Klüting im landesweiten Sommergeldregenstudio. Olli hat jetzt die Chance dazu und so ein Bonus, der würde dir, glaube ich, im Moment ganz gut kommen, Olli, oder? Ja, klar, natürlich, sehr gerne. Was wüsstest du denn mit so ein bisschen extra Geld anzufangen? Ja, ich würde mit meiner Frau unsere Hochzeitsreise quasi nach Thailand wiederholen. Was war an Thailand so besonders? Das Meer, sage ich mal, die netten Menschen, die Umgebung und einfach alles war einfach traumhaft. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Und jetzt möchtest du den Titel Bester Ehemann des Jahres einheimsen, indem du deine Frau noch mal auf eine zweite Hochzeitsreise einlädst. So wäre es. Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung für meine Frau, ja. Olli, es liegt in deiner Hand. Weiter und Stopp sind die Befehle. Viel Glück. 350 Euro. Weiter. 700 Euro. Weiter. 900 Euro. Stopp. Olli, ich würde dir empfehlen, nach Flügen zu gucken. 900 Euro für dich. Ja. Yeah. Super, Dankeschön. Der Sommergeldregen. Sommergeldregen. So muss eine Mittagspause ablaufen, ein bisschen in der Sonne sitzen und mal eben 900 Euro abräumen. Geht aber noch besser und zwar mit mindestens 5.000 Euro. Denn die sind jetzt garantiert in dieser Runde drin. 5.000 Euro, ihr müsst sie im Prinzip nur noch abholen. Versucht euch jetzt zu bewerben. Jetzt anrufen und gewinnen. Unsere landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. Die Leitungen sind geöffnet. Die aktuelle Spielrunde läuft. Jetzt noch schnell bewerben. Time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Without me. Without me. Without me. And he's long gone when he's next. Is on me, 'cause I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, blew me to places I've never been. Till you put me down, oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning. You're drowning. You're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see. Now I see. Now I see. Or her, or anyone, or anything, yeah. auch nicht. Mir wäre es zu warm, weiß ich nicht. Was jetzt genau? Ja, die Frisur von Sia, die trägt doch immer diese Perücken, die ihr Gesicht so verdecken mit extra langem Pony. Das wäre mir bei dem Wetter zu warm. Kevin, ich glaube, bei dir reichen die Haare jetzt echt nicht mehr für einen Pony. Also, hallo? Wirklich nicht. Bitte? Der beste Mix. Radio Neandertal. Du bist trotzdem wunderschön. Das bin ich wirklich, das kann man sich auch im Internet anschauen. Die wunderschöne Sia gemeinsam mit David Guetta. Flames für euch im Westmix. Kevin Zimmer und Katharina Theule hier. Was denn? Jetzt bei McDonald's die Original-Coca-Cola-Gläser in 6 knalligen Farben und exklusiven Design. Jetzt nur für kurze Zeit ein Glas gratis zum Mac-Menü. Ich liebe es. Nicht zum Mac-Menü Small, nur solange der Vorrat reicht. Reisen mit der Familie kann so sein. Sind wir bald da? Ich muss Pipi. Mama, der Kuh drückt. Oder so. Kuscheln, Mama. Papa, ich geh mal Pipi machen. Spielen wir noch eine Runde? Mehr Familienzeit mit dem Schöner Tag-Ticket NRW für nur 45 Euro. Kinder und Enkel unter 15 fahren gratis mit. Jetzt auf bahn.de/stt. Hallo, hier ist Tom Hoppe aus dem landesweiten Sommergeldregenstudio. Die aktuelle Spielrunde läuft. Es ist die Spielrunde, in der garantiert 5000 Euro auf euch warten. Nutzt jetzt eure Chance. 01379 36 5000. Anrufen ab 18 für 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, mobil deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Holt euch jetzt 5000 Euro. Der Sommergeldregen. Sommergeldregen. Zusammen im tropischen Badeparadies planschen oder Seilbahn rutschen? Sagen Sie ja zu einem Urlaub voller Überraschungen im eigenen Ferienhaus mitten in der Natur bei Centerparks. Jetzt Last-Minute-Sommerurlaub ab 279 Euro buchen. Im Reisebüro oder auf centerparks.de. Centerparks. Endlich nur wir. Ja moin, Gerd hier. Ja, ich stehe mit meinem 40 Tonnen auf dem Restplatz. Welcher das ist, darf ich nicht sagen. Ihr wisst schon, neue Datenschutzverordnung. Also, hier auf der Autobahn, den Namen ich aber nicht nennen darf, hat sich ein Stau gebildet. Grund dafür, streng geheim. Die Länge des Staus, top secret. Plant also lieber eine Verspätung ein. Wie viel, darf ich nicht sagen. Ich könnte jetzt eine Umleitungsempfehlung geben, aber auch die unterliegt der neuen Datenschutzverordnung. Und sollten Sie sich fragen, wie die Toiletten hier aussehen? Das wollen Sie auch nicht wissen. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Urlaub auf Bali, am Strand entspannen. Wenn diese Website für den Flug endlich mal laden würde. Höchste Zeit für Highspeed-Internet. Hol dir bis zu 150 Mbits für nur 19,99 Euro monatlich die ersten 12 Monate und fühl dich zu Hause grenzenlos. Bis zum 31.07. Was, das geht? Willkommen bei Unity Media. Verehrte Fahrgäste, sparen Sie jetzt. Berlin-München 25%, Frankfurt-Hamburg 25%, Köln-Hannover 25%. Ach, Sie wissen schon, wie es weitergeht. Spart bei jeder Fahrt. Die Probebahncard. Jetzt 3 Monate ausprobieren für nur 19,90 Euro. Gleich bestellen auf bahn.de/Probebahncard. Radio Neandertal. Unsere Hits gleich nach 1. I was born from one love of two hearts, we were three. Addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug. Das ist der beste Mix. Hey. Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bake it on me, ayy. Shawty craving on me, get the eating on me, on me. She waited on me, yeah. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history in the making, homie. Point blank, close range, that beat. If it costs $1 million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey.